Hörverständnisübung Nummer 15. Was für ein Mensch ist Karl? Drei Studenten, Peter, Brigitte und Alex, unterhalten sich beim Kaffeetrinken über Karl, einen gemeinsamen Bekannten. Brigitte, magst du noch eine Tasse Kaffee? Ja, gern du. Aber ich habe nur noch ganz kurz Zeit. 10 Minuten vielleicht. Na hör mal, Brigitte, wo musst du denn hin? In die Uni. Ja, da könnte ich dich doch mit dem Auto mitnehmen. Sparst du einen Parkplatz. Prima, danke dir, Peter. Peter, auch noch eine Tasse? Du, Alex, dann trinke ich auch noch eine Tasse. Kinder, der Karl macht mir Sorgen. Ja, warum? Ja. Mensch, der ist jetzt von der Akademie weg. Ja? Endgültig. Ach nee. Tatsächlich? Will freier Maler werden. Finde ich gar nicht schlecht. Findest du gut? Nee. Finde ich gar nicht schlecht. Weißt du, es ist doch ein echter Künstler und ich kann mir den als Lehrer nicht so besonders gut vorstellen. Aber ohne Staatsexamen. So kurz vorm Staatsexamen, ein halbes Jahr vorm Staatsexamen, geht der weg. Ja, Gott, ich meine, natürlich ist das ein bisschen merkwürdig, aber bei so einem Mann, und er ist eben doch hochbegabt. Kannst du dich an die Ausstellung erinnern? Ja, sicher. Er hat doch eine tolle Ausstellung gehabt. Ja, aber nichts verkauft. Ja, natürlich nicht. Er ist ja auch noch ganz unbekannt. Trotzdem, aber ich muss doch irgendwie das Geld verdienen. Er braucht eine Existenzgrundlage, einen Beruf. Ja. Er kann eben so, ich finde, so nichts richtig durchhalten. Nicht? Ach du, das Peter, will ich nicht sagen. Das was will ich meinst nicht du? Sagen. Ach Alex, ich habe ihn zweimal bei Gabi gesehen. Ich kann mir da kein Urteil erlauben. Das muss er wissen. Ja, weißt du, wenn es um seine Kunst geht, da kann er was durchhalten. Und außerdem hat er ja auch gejobbt. Ja, denk an diesen, der hat doch so einen Job als Grafiker bei irgendeiner Zeitung gehabt. War, ich glaube, ein gutes halbes Jahr oder sogar ein Jahr. Ja, gejobbt, ja, aber das ist doch alles nichts Rechtes, Mensch. Wenn er eine Familie ernähren will, er will doch Gabi heiraten. Ja, nicht, soweit aber ich meine, noch hat er keine Familie, nicht? Und dann wird Gabi eben ein bisschen mit durchhalten. Das glaube ich schon. Und außerdem, weißt du, er kann ja währenddessen immer wieder jobben, bis er als Maler so viel verdient. Verstehst du, Brigitte, ich will den Karl nicht schlecht machen. Er ist ein prima Kerl und vielleicht auch ein guter Künstler. Ja, hast du genau recht. Ja, aber ja. Ich habe so meine Bedenken, ob die beiden zusammenpassen. Du weißt, kannst du dich erinnern, ach, natürlich passen die zusammen, kannst du dich erinnern, wie er diesen Amerikaner durchgefüttert hat? Da war er doch wirklich ein Goldkerl. Natürlich. Den hat er bei sich aufgenommen in seiner Bude und hat gekocht und gemacht und getan. Ja. Ich glaube, das geht schon. Aber vom Typ her, Gabi und Karl. Ich glaube. Weiß nicht, du. Oh Gott, Mensch, ich muss weg. Ich muss weg. Dringend. Nimmst ja, du komm, mit, bitte. Alex, wir sehen uns morgen. Tschüss, Alex. Ja. Vielen Dank. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Der beiden. Einen Tag danach spricht Peter mit Gabi über diese Unterhaltung. Darf ich dir ein Gläschen Wein anbieten? Ja, ganz gerne. Ja, du, ich trinke noch eins. Schöne Kremse-Sandgrube da. Bitte gerne. Mach auf. Ja? Du, rat mal, wo ich gestern war. Na? Weißt du, wen ich bei Alex gesehen habe? Brigitte war da. Ach, nee. Wir haben uns ganz munter unterhalten. Über was denn? Na ja, so über Studium und so weiter. Natürlich Ach, klar, haben wir über den Karl. Ja, dann haben wir auch über euch geredet. Ich meine, der Alex ist ja gleich enorm eingestiegen. Nicht? Was hat er denn gesagt? Der kann den wahrscheinlich gar nicht leiden. Der ist also enorm, enorm giftig gewesen, Erzähl dass er nun mal. Sein Staatsexamen nicht gemacht hat. Ich meine, ich verstehe es ja auch nicht. Ja, aber das geht ihn doch nichts an. Naja, immerhin, du musst verstehen, ein Mann ist ja auch auf einen Beruf ausgelegt, nicht? Der muss ja auch eine Existenzgrundlage kriegen. Er hält ja nichts durch. Ja, ist das auch deine Meinung? Ja, also ich meine, ich will dazu nichts sagen. Ich kenne ja den Karl kaum. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ja, aber Brigitte meint ja auch, er wird es irgendwann schon schaffen. Und eben. Er hätte schon eine Ausstellung gemacht. Er hätte schon einen Job bei der Zeitung gemacht. Nicht? Und hätte ganz gut verdient. Das hat er auch. Ich weiß gar nicht, was aber der Aber ob es für eine Existenzgrundlage reicht, er muss ja auch Kinder durchbringen. Er muss ja ein bisschen... Also vorläufig sind wir ja noch gar nicht verheiratet. Du kannst ja nicht von einer Ausstellung zur anderen gehen, nicht? Das ist ja zwischendurch so auch So viel kann er ja auch gar nicht Leerlauf. Produzieren. Was hat er denn noch gesagt? Naja, dass er nichts durchhält, nicht? Er fängt immer laufend eine Sache an und dann hört er mit der anderen auf, nicht? Und schon aus Rücksicht auf dich müsste er das machen, ja, nicht? Aber das ist doch schließlich unser Problem. Und sicher, ich die Brigitte, meint auch, dann wärst halt du diejenige, die ein bisschen einsteigt und ein bisschen Geld verdient. Das ging ja durchaus, ja nicht? Auch. Ja, aber ich meine, du weißt ja, wie die so über euch denken, nicht? Ja, dann Karl ist halt ein Künstler und der... Auf einmal kommt der Alex daher und sagt, ob ihr jetzt zusammenpasst, aber bitte, lieber ist ja Gott, das Sache. Muss doch eben, denn schließlich will ich ja den Karl heiraten und nicht den Alex.